WDR 5. Neugier genügt. Big city of dreams, and everything in New York ain't always what it seems. You might get fooled if you come from out of town, but I'm down by law, and I know my way around. Too much, too many people, too much. Menschenmassen schieben sich die Treppen hoch am U-Bahn-Ausgang 161. Straße in der New Yorker Bronx. Ein kleiner Junge in blau-weißem Fantrikot und mit Baseballmütze hüpft aufgeregt an der Hand seines Vaters auf und ab. Es ist Spieltag der New York Yankees, einem der besten Baseballteams der Vereinigten Staaten. Heute spielen die Bronx Bombers, wie die Yankees auch genannt werden, gegen ihren erbitterten Erzfeind, die Boston Red Sox. Die Tribünen des Yankee-Stadions sind gerappelt voll. Rund 50.000 Menschen passen in die gigantische Sportarena. Fast alle hier sind Hardcore-Yankees-Fans. I've been a fan since 1951. Ich bin seit 1951 Fan. Ich bin 62 Jahre alt und mit den Yankees aufgewachsen. Eine Familientradition. Follow the tradition. We're just happy here for a good day today. I grew up not too far away and I'm just Ich bin hier in der Nähe groß geworden. Schon als Kind war ich ein Fan. Ich kenne alle Spieler. Just love them. Hi, I was born and raised Yankees, man. Ich bin schon als Yankees Fan auf die Welt gekommen. Die Begeisterung für die Yankees haben die New Yorker quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Besonders groß ist der Enthusiasmus in der Bronx, dem nördlichsten Stadtbezirk der Millionenmetropole. Die Bewohner, vorwiegend Schwarze und Hispanics, sind stolz auf die Kathedrale des Baseballs, wie das imposante, granitgraue Wahrzeichen der Bronx auch genannt wird. Zu Recht, denn die erst 5 Jahre alte Arena ist hochmodern und mit Baukosten von 1,5 Milliarden Dollar angeblich die teuerste Sportstätte der Welt. Der Chef der Bronx, Ruben Diaz, ist selbstverständlich auch Yankees-Fan. Von seinem Bürgermeisterbüro im County Courthouse kann er das Baseballstadion sogar sehen. Der smarte Latino mit dem dünnen Oberlippenbärtchen sitzt hinter einem riesigen Eichenschreibtisch. Von hier aus regiert er den Bezirk mit dem immer noch schlechten Image. Viele Menschen assoziieren die Bronx nach wie vor mit brennenden Häusern, gefährlichen Straßengangs und nächtlichen Schießereien. Aber das gehöre der Vergangenheit an, sagt der sympathische 40-Jährige. You don't see empty lots anymore. You don't see burned buildings anymore. Es gibt keine brachliegenden Grundstücke mehr, keine abgebrannten Gebäude und keine mit Graffiti beschmierten Züge. Wir haben riesige Parkflächen angelegt und tausende neue Wohnungen geschaffen. Die Kriminalität ist auf ein Rekordtief gefallen. Die Bronx ist so sicher wie seit 1963 nicht mehr. Crime is at an all-time low. We are the safest we've ever been since 1963. In Ruben Diaz' Büro hängen alte Stiche des County Courthouse, dem Rathaus der Bronx. Der gewaltige, quadratische Art Deco-Bau ist einer von vielen Prunkbauten entlang des Grand Concourse. Der über 100 Jahre alte, von Bäumen gesäumte Boulevard gilt als die Champs-Élysées der Bronx. Dort stehen, neben Sozialwohnungsbauten aus den 60ern, viele eindrucksvolle Häuser mit marmornen Eingangshallen und Kristalllüstern aus der Zeit um die Jahrhundertwende. Ihre Blütezeit hatte die Bronx Anfang des vergangenen Jahrhunderts. In den Roaring Twenties wohnten hier vor allem reiche jüdische Familien. Ein hochherrschaftliches Gebäude nach dem anderen entstand. Knapp drei Jahrhunderte früher, 1639, stieß als einer der ersten Siedler der Schwede Jonas Bronk in das unberührte Gebiet jenseits des Harlem River vor. Von Indianerstämmen kaufte der Europäer Land. Fortan hieß die Gegend zwischen dem Hudson River im Westen und dem Long Island Sound im Osten das Land der Bronx. Daraus entwickelte sich die Bronx. 1898 wurde sie in die Stadt New York eingemeindet. Das Festland nördlich der Insel Manhattan galt jahrzehntelang als gute Wohngegend, bis in den 50er Jahren der Verfall einsetzte. Noch 20 Jahre später seien viele Häuser heruntergekommen und unbewohnt gewesen, erinnert sich Ruben Diaz stirnrunzelnd. Der Sohn puerto-ricanischer Einwanderer ist in der berühmt-berüchtigten South Bronx aufgewachsen. Als ich jung war, war die Bronx Kriegsgebiet. Viele Gebäude lagen in Schutt und Asche. Es gab keine Spielplätze. Ich habe auf brachliegenden Grundstücken gespielt, bin auf alten Matratzen herumgesprungen. Die Verbrechensrate war hoch, genau wie die Arbeitslosigkeit. Überall lag Müll auf den Straßen. Gewalt und Verbrechen, Prostitution und Drogen. So sah in den 70er Jahren der Alltag aus in der South Bronx. Die meisten Bewohner hatten keinen Job, viele Menschen bezahlten ihre Mieten nicht mehr, auch weil die Hausbesitzer die Gebäude verwahrlosen ließen. Brachliegende Grundstücke und leerstehende Ruinen zogen Obdachlose und Verbrecher an, die Gegend verkam und die weiße Mittelschicht ergriff die Flucht. They called it white flight. Sie nannten das damals weiße Flucht. Das bedeutete, dass die Weißen ihre Häuser verließen, weil sie infolge der Rassenunruhen nicht Seite an Seite mit Latinos und Schwarzen wohnen wollten. Viele Hauseigentümer zündeten ihre Häuser an, damit sie Geld von der Versicherung kassieren konnten. Danach haben sie die Häuser einfach verfallen lassen. Heute donnern in der South Bronx LKW den achtspurigen Brookner Expressway entlang. Die Geschäfte an der Hunts Point U-Bahn-Station sind vergittert. Viele junge Männer haben ihre Kapuzen über die Baseballkappe gezogen. Die South Bronx ist immer noch die Armenküche New Yorks. Sie gehört vielleicht nicht zu den glanzvollsten Stadtteilen, ganz sicher aber zu den spannendsten. Hier in den Projects, in den Sozialwohnungsbauten an der Sedgwick Avenue, ist vor rund 40 Jahren der Hip-Hop entstanden. Der Musiker Grandmaster Melly Mel war von Anfang an dabei. Er zeigt auf den düsteren Wohnblock, wo er als Kind aufgewachsen ist. We was really underprivileged, you know, a lot of times, you know, no food on the, you know. Wir waren unterprivilegiert. Es gab oft nichts zu essen. Mein Vater war ein schwerer Trinker. Er hat meine Mutter geschlagen. Dieses harte Leben hat dazu geführt, dass ich etwas Besonderes werden wollte. Als ich mich dann mit der Musik beschäftigt habe, änderte sich alles. We didn't have nothing. And then when the music came along and I dedicated myself to that, that's what changed, you know, changed the game. Ein paar schwarze Jugendliche fingen an, Blockpartys zu feiern. Beim Plattenauflegen experimentierten sie mit sogenannten Breakbeats. Dazu machten sie ihre Ansagen mit dem Mikrofon. Es waren die Anfänge des Raps. Melvin Glover, wie Grandmaster Melly Mel mit bürgerlichem Namen heißt, war damals Ende der 70er 18. Er gründete zusammen mit Kumpels die Hip-Hop-Band Grandmaster Flash and the Furious Five. The group started actually with Flash being a neighborhood DJ. Als wir anfingen, arbeitete mein Kumpel Flash als DJ in unserem Viertel. Ich fing als Tänzer an. Damals war es hier echt deprimierend. Die Musik hat irgendwie unser Viertel gerettet. Hip-Hop was kind of like the thing that saved the neighborhood basically. Heute ist Melly Mel 52, hat ein eisgraues Ziegenbärtchen und lange Dreadlocks unter der Baseballkappe. Der Altrapper hat 9 Kinder mit 3 Frauen und wohnt jetzt in einem großen Haus in Wakefield, einem nobleren Viertel der Bronx. Um der Hip-Hop-Vergangenheit der Bronx ein Denkmal zu setzen, will er nun eine Hip-Hop-Akademie gründen. Irgendwann solle auch ein Museum entstehen, erklärt er stolz. Jede Stadt hat ihren kleinen Mythos. Die Bronx ist vielleicht nicht so angesagt wie Brooklyn, aber wir haben mehr Talente hier, eine größere Vielfalt, was Kunst angeht, und mehr Geschichte. Was hier musikalisch entstanden ist, hat die Welt revolutioniert. Hier ist mehr passiert als in jedem anderen Stadtteil New Yorks, mehr als in jeder anderen Stadt der USA. Rap, Breakdance und auch Graffiti sind feste Bestandteile der amerikanischen Popkultur. Noch immer begeistern junge Schwarze aus der Bronx mit ihren akrobatischen Dance-Moves die Passanten im Central Park. Auch Graffiti hat sich weiterentwickelt. Was früher als illegale Schmiererei an Hauswänden wahrgenommen wurde, gilt heute oft als Street Art. Einige Mauerflächen in der Bronx dürfen von Graffiti-Künstlern gestaltet werden. Noch vor 10, 15 Jahren zogen die Sprayer nachts mit Spraydosen, Mützen und Masken bewaffnet los, um auf und in den New Yorker U-Bahn-Zügen ihre rebellische Signatur zu hinterlassen. Noch gibt es allerdings keine hippen Coffee-Shops an der Huntington Avenue. Auch Sushi-Bars, Yoga-Studios und Bio-Supermärkte sucht man bisher vergebens. Womöglich sei das nur eine Frage der Zeit, sagt Bezirksbürgermeister Ruben Diaz. Die Bronx habe sich in den vergangenen Jahren ohnehin schon radikal verändert. Die Menschen sollen erfahren, dass die Bronx nicht mehr so ist wie die South Bronx früher. Dieses negative Image versuchen wir zu ändern. Die Leute sollen kommen und die neue Bronx erforschen. Die neue Bronx ist, wie ganz New York City, ein gigantischer Schmelztiegel. Wobei dieser Ausdruck eigentlich falsch ist, denn die verschiedenen ethnischen Gruppen verschmelzen nicht, sondern sie leben für sich in ihrem Stadtteil. Fast die Hälfte der rund 1,4 Millionen Bronx-Bewohner ist in einem anderen Land geboren. Die Mehrheit sind Schwarze oder Hispanics, die einst aus den Südstaaten oder Lateinamerika zugewandert sind. Der Einwandererstrom reißt nicht ab. Noch immer kommen Immigranten aus Mexiko, der Karibik und Afrika. So unterschiedlich Hautfarbe, Kultur und Sprache auch sind, die Bronx Heights leben mittlerweile friedlich Tür an Tür. Enklaven wie Little Ireland gibt es in der Bronx nicht mehr viele. Während Kleinitalien in Manhattan inzwischen auf eine Touristenstraße zusammengeschrumpft ist, gibt es an der Arthur Avenue in der Bronx immer noch eine lebendige italienische Szene. So wirbt die Metzgerei Calabria mit hausgemachter Fenchelsalami. Nebenan in Delilos Café gibt's original italienische Cannoli und Biscotti. Auch dieses Viertel hat sich sehr verändert. Viele Italiener sind weggezogen. Aber die traditionellen Restaurants sind noch zu 99% italienisch. Die sind noch im Familienbesitz. Viele gibt's schon seit 100 Jahren, seit 5 oder 6 Generationen. Erzählt Alexandra, die sich in der Bronx so gut auskennt, weil sie ihr ganzes Leben dort verbracht hat. Begrenzt wird Little Italy von der Fordham Road, so etwas wie die Haupteinkaufsstraße der Bronx. Sportartikelgeschäfte mit Baseballkappen und Turnschuhen, Modeboutiquen mit grellen, sexy Outfits und Juwelierläden mit protzigem Goldschmuck konkurrieren um eine überwiegend lateinamerikanische Käuferschaft. Die Fordham Road ist benannt nach der Fordham University, die im 19. Jahrhundert gegründet wurde. Für 1.000 Dollar verkaufte die Universität einst 107 Hektar Land an die Stadt New York, unter der Bedingung, dass das Land für Gärten und Tiere genutzt wird. So entstanden der Botanische Garten und der Zoo der Bronx, der älteste Tierpark der Vereinigten Staaten. Als 1895 der Bau des Zoos geplant wurde, brauchte man dafür Maurer, Steinmetze und Gärtner. Man rekrutierte sie auf Ellis Island, wo die Schiffe mit den Immigranten anlandeten. So kamen die italienischen, irischen und deutschen Einwanderer in die Bronx. streets of the Bronx is where I wanna be, where I wanna be. Während Viertel wie Little Italy oder Little Ireland Besucher auch wegen ihrer lokullischen Genüsse anlocken, sind weite Teile der South Bronx kulinarisches Ödland. Food Desert, Lebensmittelwüste, wird die Bronx wegen des Mangels an frischem Obst und Gemüse auch genannt. Pommes und Burger gibt es an jeder Ecke, aber Salate oder frische Säfte? Fehlanzeige. Überdurchschnittlich viele Bewohner sind fettleibig, leiden unter Diabetes, Herzerkrankungen und anderen ernährungsbedingten Krankheiten. Aber, so Bronx-Chef Ruben Diaz, auch daran werde gearbeitet. With the burning down of buildings, you know, it's taken us. Mit dem Verfall einiger Stadtviertel haben wir Jahrzehnte gebraucht, um die Infrastruktur wieder aufzubauen. Wir arbeiten weiter daran. Zum Beispiel haben wir jetzt immer mehr Gemüsemärkte in der Bronx, auf denen die Leute sogar mit Lebensmittelmarken einkaufen können. So haben auch arme Menschen die Möglichkeit, sich gesund zu ernähren. Kaum jemand weiß, dass zur Bronx auch Viertel gehören, wo Armut und Elend Fremdworte sind. Riverdale heißt ein Ortsteil am Ufer des Hudson River, wo sich feudale 20 Millionen Dollar Anwesen in parkähnlichen Gärten verstecken. Auf der Ostseite, am Long Island Sound, liegt das idyllische Inselchen City Island, das ultimative Ausflugsziel der Bronx Heights. Sanft plätschern die Wellen ans Land, Möwen kreisen über der grauen Wasseroberfläche. In der Ferne erahnt man im Dunst die Skyline von Manhattan. Das Grundstück von Barbara Dolenzigs altem Herrenhaus grenzt direkt ans Wasser. Die 73-Jährige wohnt seit 35 Jahren auf City Island. Jeden Morgen beim Frühstück freue ich mich so darüber, dass ich hier wohne. Ich blicke auf meine Gartenlaube und das Wasser und sehe an einem klaren Tag das Empire State Building. Wir haben von hier aus gesehen, wie das World Trade Center brannte. Wir sehen die Lichter des Yankee Stadions und das Feuerwerk am 4. Juli. And fireworks on the 4th of July. Barbara Dolenzig kennt die Geschichte der Insel in- und auswendig. Die Autorin arbeitet ehrenamtlich im Nautical Museum, das in einem weit über 100 Jahre alten Schulgebäude untergebracht ist. Drinnen stapeln sich historische Seekarten, nautische Instrumente und Ruderboote aus Holz. Schätze aus einer Zeit, als City Island noch Zentrum der Austernfischer und Schiffsbauer war. People mostly fished. There was a lot of farming here, orchards. It was rich soil. Die meisten Menschen damals waren Fischer oder Bauern. Mitte des 19. Jahrhunderts war Austernfischen das große Geschäft. Aber irgendwann wurden die Menschen von Austern krank, weil die durch Umweltschadstoffe vergiftet waren. Deswegen wandten sich die City Islander dem Bootsbau zu. Reiche New Yorker Familien wie die Vanderbilts und die Rockefellers ließen vor 100 Jahren hier ihre Segeljachten bauen. Schiffbau und vor allem Reparatur spielen bis heute eine große Rolle. Auf City Island gibt es nicht nur Segelmacher, kleine Bootswerften und Verleihe, sondern auch etliche Marinas, in denen im Sommer unzählige Segelboote und Motorjachten liegen. Der Bronx stehen aufregende Zeiten bevor. In naher Zukunft werden die ersten Künstler und Studenten hierher ziehen, weil die Mieten erschwinglich sind und die Lebensbedingungen immer besser werden. Ein Schickimicki-Viertel würde die South Bronx jedoch sicher nie werden, meint Rapper Grandmaster Melly Mel. Die Bronx wird immer die Bronx sein. Harlem und Brooklyn haben sich in Szeneviertel verwandelt, aber die Bronx ist bodenständig. Niemand wird es zulassen, dass ein externer Investor kommt, um die Bronx kommerziell auszubeuten. Deswegen hat noch keine Gentrifizierung stattgefunden und das wird es wahrscheinlich auch nie. Die Zeiten, als man in der Bronx noch um sein Leben bangen musste, seien endgültig vorbei, sagt Ruben Diaz und blickt versonnen aus dem Fenster auf das Yankee-Stadion. Wir sind wie Phönix aus der Asche auferstanden. Wenn Brooklyn zu teuer geworden ist, wird jeder in die Bronx ziehen wollen. Auf diese Herausforderung freuen wir uns. Wir begrüßen diesen neuen Look. Im Yankee-Stadion ist unterdessen der Jubel groß. Die Yankees haben die Boston Red Sox mit 6-2 vom Platz gefegt. Sieg für die Bronx Bombers auf ganzer Linie. Ruben Dias freut sich, aber noch wichtiger ist ihm das Wohl seiner Heimat, dieser kunterbunten, authentischen und immer schöner werdenden Bronx. We are the new Bronx. Wir sind die neue Bronx. Diese pulsierende, vielschichtige Gemeinschaft hier zu sehen, die wirtschaftliche Entwicklung miterleben zu dürfen und das als Bezirksbürgermeister meiner Heimatstadt. Mann, ich bin gesegnet. Man, I'm blessed. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.